Sei stark, erschrick nicht, bleib nicht furchtsam liegen. So lautet dein Befehl für Josua. Du hilfst ihm, Herr, die Feinde zu besiegen und sagst auch uns nur Mut, ich bin doch da. Deine Gnade garantiert den Sieg in Notversuch um jedem kleinen Krieg. O Herr und Gott, durch deinen Geist gibst du uns Kraft, erfüllst dein Wort, das Leben schafft. Du sollst dies Buch beständig bei dir tragen, darüber denken nach bei Tag und Nacht. Das hast du uns und Josua zu sagen, so werden Wege zum Erfolg gebracht. Deine Gnade garantiert den Sieg in Notversuch um jedem kleinen Krieg. O Herr und Gott, durch deinen Geist gibst du uns Kraft, erfüllst dein Wort, das Leben schafft. Ich will dem Herrn für immer Treue schwören, so klar und fest ist Josuas Entscheid. Er lässt sich nie die Stille mit dir stören, er ist wie wir zum Dienst für dich bereit. Deine Gnade garantiert den Sieg in Notversuch um jedem kleinen Krieg. O Herr und Gott, durch deinen Geist gibst du uns Kraft, erfüllst dein Wort, das Leben schafft.